1. Im Land Uzi lebte ein Mann namens Hiob, der sich durch seine Integrität, Rechtschaffenheit und Gottesfurcht auszeichnete und das Böse blendete. 2. Im Wurden 7 Son und 3 Tochter geboren. 3. Sein Umfangreicher Besitz umfasst 7000 Schaf, 3000 Kamele, 500 Rinderpaar, 500 Esslen und so ein sehr groß Dienerschaft, wodurch als der wohlhabendste Mann im gesamten Osten galt. 4. Regelmäßig verinstalteten sein Son abwechselnd in ihren Hausen Festmahle, zu denen sie stets auch ihre drei Schwestern einluden, im gemeinsam zu essen und zu trinken. 5. Nachdem die Festmahle beendet waren, ließ Hiob sein Kinder zur Reinigung offerten, anschließend stand früh am Morgen auf und opfert für Jeds von ihnen ein Brandopfer, die befürchtet, sie konnten sich in ihren Hasen gegen Gott versündigt oder in Verlunet haben. Dies tat Hiob stets gewissenhaft. 6. Eins tags versammelten sich die Gottesohn vor Yahweh, und auch der Satan erschien in ihrer Mitte. 7. Yahweh fragte den Satan nach seiner Herkunft, worauf dieser antwortet, komme von einem Streifzug über die Erde, wo umherwandert sei. 8. Daraufhin fragte Yahweh den Satan, ob seinen Diener Hiob beachtet habe, denn after oder gab es niemanden, der so untadelig, Rechtschaffen, Gottesfürchtig und dem Bösen abgeneigt sei. 9. Der Satan entgegnet Yahweh, Hiob sei nicht one Grund Gottesfürchtig, die Yahweh in sein Haus und all seinen Besitz stets beschützt habe. 10. Du hast sein Arbeit gesegnet, so dass sich sein Herden im Land stark vermehrten. 11. Doch wenn du dein Hand ausstreckst und seinen Besitz antastest, wird sich zwei Fellows offen von dir losigen. 12. Yahweh erlaut dem Satan daraufhin, über Hiob's gesamten Besitz zu verfügen, untersagt ihm jedoch, Hiob selbst anzutasten. Anschließend verliest der Satan Yahweh. 13. An einem Tag, als Hiob's Son und Tochter im Haus ihres ältesten Bruders ein Festmahl abhielten und Wein tranken, 14. Traf ein Boot bei Hiob einen Berichtet, dass die Rinderbeim flügen und die Esslinen in der Nahe weideten. 15. Als die Saber überfielen, robten sie die Tier und toten die Nektar mit dem Schwert, ne ich all ein Konte entkommen, dir dies Nachricht zu überbringen. 16. Waren dieser Noch Sprach, kam ein weiterer Boot und meldet, dass ein Feuer Gottes vom Himmel herabfiel, die Schaf und Nektar verzert, und ne all ein entkommen sei, dies zu berichten. 17. Kaum hat dieser ausgeredet, traf ein dritter Boot ein und erzählt, die Kalder hatten sich in drei Gruppen aufgeteilt, die Kamele überfallen und geraubt, die Nektar seien mit dem Schwert erschlagen worden und ne habe überlebt, die Nachricht zu überbringen. 18. Als dieser Noch Sprach, kam ein vierter Boot und berichtet, dass Hiob's Son und Tochter im Haus ihres ältesten Bruders speisen und Wein tranken. 19. Als plötzlich ein heftiger Wüstensturm das Haus in allen Vier Ecken erfasst, stürzte es über die Jungen Lut zusammen, wodurch sie ums Leben kamen, nv ich all ein bin entkommen, dar dies mitzuteilen. 20. Daraufhin stand Hiob auf, zeres sein gewonnen Score sein haupt, anschließend warf sich auf die Erde nieder und beteten. 21. Sprach, nacht kam ich aus dem Schoss meiner Mutter, und nacht word ich dorthing zu rückkehren. Yahweh hat gegeben, und Yahweh hat genommen, der Name Yahwehs sei gepriesen. 22. Trotz all dieser Irene sündigt Hiob nicht und osset kein unbedachten Vorwurf gegen Gott.